WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, 1 Uhr Nacht und wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Heute Freithemennacht. 0800 220 50 50. Ihr könnt gerne anrufen oder mailen domian@wdr.de. Und der erste Anruf heute Nacht heißt Marvin und der Marvin ist 17 Jahre alt. Hallo Marvin. Hallo Domian. Um was geht's? Es geht um, ja, mehr oder weniger meine Kindheit. Es geht um meine Großeltern. Also mein Opa, der ist jetzt seit vor 2 Jahren gestorben, meine Oma vor einem, und die waren beide wirklich sehr krank. Es waren sehr kranke Menschen. Ja. Mein Opa, der war querschnittsgelähmt. Seit meinem 6. Lebensjahr. Der hatte einen Schlaganfall. Dementsprechend bettlägerig. Und meine Oma, die hatte später dann noch schwere Demenz, hat viele Sachen vergessen. Irgendwann auch mich nicht mal wirklich wiedererkannt. Also eine schlimme Leidenszeit hatten beide, bis zu ihrem Tod. Ja, auf jeden Fall. Und du sagst, womit ich mich, womit ich mich auch immer so ein bisschen tröste, ist, dass es jetzt wirklich endlich, also seit einem Jahr jetzt für beide wirklich dann vorbei ist, also für die Oma Du hast gerade gesagt, es geht um meine Kindheit und um meine Großeltern. Was meintest du, es geht um deine Kindheit? Was meintest du genau damit? Also es geht um meine Kindheit, die vielleicht auch so ein bisschen, wo ich mal so ein bisschen drüber denke, nicht da war. Meine Mutter, die macht sich zum Beispiel auch Vorwürfe. Meine Mutter und mein Vater, die leben getrennt seit meinem 5. Lebensjahr. Dementsprechend, weil mein Opa ja dann mit meinem 6. Lebensjahr bettlägerig wurde, hat sie sehr viel geholfen. Sie hat ihn gepflegt, wirklich rund um die Uhr. Und du bist bei deiner Mutter groß geworden? Richtig. Ja. Und dementsprechend hatte sie natürlich wenig Zeit für mich. Ja. Sie macht sich tierische Vorwürfe, weil wegen der Zeit halt, dass ich vielleicht da... Musste sich den Vorwürfe machen, dass bei dir irgendwas schiefgelaufen ist? Nein. Nein. Sage ich ganz klar nein. Also ich bin, das klingt jetzt vielleicht eingebildet oder so, aber ich finde, ich bin ein super Typ, ich bin sympathisch, ich komme gut mit den Leuten zurecht. Bist du noch Schüler? Ich bin noch Schüler, ja. Ja. Welche Beziehung hattest du denn zu deinen Großeltern? Total enge. Früher habe ich sehr viel bei meinen Großeltern übernachtet, wo sie noch nicht krank waren. Da kenne ich noch eine, da muss ich immer wieder schmunzeln. Eine Erinnerung, die ich noch so habe in meinem Kopf, da muss ich 4 oder so gewesen sein, ich weiß es nicht mehr. Da habe ich bei meinen Großeltern geschlafen, bei meiner Oma im Bett, und wir haben dieses Däumeling-Spiel gespielt. Der Kleine, dann frisst er die Bären und sowas. Daran kann ich mich noch ganz gut erinnern. Das sind aber auch so die einzigen Erinnerungen, die ich noch von meinen gesunden Großeltern habe. Ja. Nun hast du gerade gesagt, dass du eigentlich erleichtert bist, dass das Leid ein Ende gefunden hat. Dennoch, wie viel Trauer und Schock war da, als dann auch der letzte Teil der Großeltern verstorben ist? Ich kann ja einfach mal so erzählen, es schmerzt. Es schmerzt und man versucht, sich damit zu trösten, dass es für die beiden vorbei ist. Ich muss wirklich, es muss nur irgendein schönes Lied sein, was ich höre, oder so vielleicht ein trauriges, und dann breche ich wirklich in Tränen aus. Also ich weiß nicht, den Film kennst du sicherlich, Honig im Kopf mit Til Schweiger. Als ich den Film geguckt habe mit dem demenzkranken Opa, gut, es war ja Opa, aber das spielt ja keine Rolle. Die Krankheit ist dieselbe. Ja. Die hat mich so sehr an meine Oma erinnert. Ich habe durch und durch wirklich, bin in Tränen ausgebrochen. Das war der Wahnsinn. Das kann ich verstehen. Da kommen die ganzen Bilder, die ganzen Erinnerungen kommen hoch. Ja. Und der Verlust wird einem klar, dass sie eben nicht mehr da sind. Es wird einem vielleicht auch klar, das Leid, das sie haben ertragen müssen, über so einen langen Zeitraum. Und ja, da weint man dann auch. unter Umständen. Das ist auch richtig und normal. Diese Geschichte mit deiner Mutter, macht die dir zu schaffen, dass sie sich so Vorwürfe offensichtlich macht? Das ist schwer zu beantworten. Ich sage ihr ständig, natürlich, weil sie meine Mutter ist und weil ich sie liebe, ich bin ja mittlerweile 17, ja? Und dann sage ich ihr natürlich, Mutti, mach dir bitte keine Vorwürfe, das ist dein Vater. Ich hätte das, glaube ich, nicht anders gemacht, nicht um den gekümmert. Sie war ja wirklich ständig bei ihm. Und ich finde es auch eine gute Einstellung von dir, dass du, vor allen Dingen, dass du ihr das so klar auch sagst. Das wird ihr helfen, bin ich ganz sicher. Ganz, ganz klar. Aber du hattest doch bestimmt also einen ganz konkreten Grund auch, warum du mich angerufen hast. Du hast jetzt so erzählt, so aus deiner Vergangenheit von Oma und Opa. Gibt es einen konkreten Grund? Ich habe da gerade noch mal ein bisschen drüber nachgedacht, ob das alles mir so ein bisschen jetzt so, ob das so nachtragend ist irgendwie für mich, diese ganzen Erinnerungen. Wie meinst du nachtragend? Ob das vielleicht zu schwer, also ich kann ja einfach mal kurz erzählen, die Situation ist diese jetzt, die Wohnung drüben, das war eine Eigentumswohnung, die hat jetzt meine Tante und es ist die Überlegung, dass ich mit meiner Mutter da drüber ziehe. Das ist die alte Wohnung von den Großeltern. Genau, die alte Eigentumswohnung von den Großeltern. Wunderschöne Wohnung. Ich habe ja meinen Opa dort oben tot aufgefunden, beziehungsweise musste den Rettungsdienst und etc. blablabla. Also auch ganz schlimme Erinnerungen, als mein Opa verstorben ist, wie ich ihn dort aufgefunden habe. Und wir sind letztens nochmal oben gewesen und hab dann in diese Küche geblickt, wo mein Opa gesessen hat, in seinem Rollstuhl. Und ich konnte mich irgendwie wirklich nicht wegbewegen. Ich war wie verstarrt. Du hast ihn in der Küche gefunden? Ich habe ihn nicht in der Küche. Ja, ich bin der Erste, der die Küche quasi betreten hat. Also wir hatten eine Pflegekraft da. 24 Stunden musste einfach sein, weil demenzkrank und bettlägerig geht einfach nicht anders mehr. Und genau. Diese Pflegekraft hat halt angerufen, dies und das, meine Mutter war nicht zu Hause, ich bin natürlich sofort rüber, habe geguckt, sah eigentlich alles ganz normal aus, bin dann zum Tisch heran und habe dann meinen Opa dort tot aufgefunden. Und das war eben, ich habe in die Küche geschaut, ja. Jetzt hast du diese Erinnerung natürlich, wenn du in die Wohnung kommst oder auch in die Küche kommst, die Erinnerungen sind da. Verbindet sich damit für dich eine Unsicherheit, ob ihr in diese Wohnung ziehen sollt? Ja, definitiv. Meine Mutter wünscht sich das natürlich sehr, kann ich auch verstehen. Es sind ihre Eltern und meine Großeltern, die hätten es auch nicht anders gewollt, dass wir da oben einziehen. Aber ich weiß nicht, ob ich damit herkomme. Marvin, ich glaube, wenn ihr dort einzieht, werdet ihr wahrscheinlich alles renovieren, vielleicht neu umstellen. Es wird alles irgendwie anders aussehen als vorher. Ich glaube, das macht schon sehr viel aus. Und dann auf der anderen Seite, gut, du hast jetzt diese traurige Erinnerung, dass der Opa da gestorben ist. Aber mit dieser Wohnung verbinden dich ja auch sehr, sehr viele gute Erinnerungen. Und vielleicht ist es dir hilfreich, das einfach so zu sehen, dass das einfach eine Familienwohnung ist. Und in dieser Wohnung ist auch schon sehr viel Schönes vorgefallen. Hat sehr viel Familienleben. Und zum Leben, zum Familienleben gehört eben auch, dass manche dann gehen. Und irgendwie ist es doch auch schön, dann in einem solchen Umfeld zu leben und dort auch heimisch zu werden. Vielleicht hilft dir das so zu sehen, wenn ein Umzug bevorstehen sollte. Ich verstehe dich, ja. Ich verstehe, was du meinst, nur ich finde es wirklich sehr schwer. Ich verstehe das, ich ahne das, was du meinst. Ich möchte dir gerne mal noch ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten. Vielleicht kann der dir auch noch so ein paar Weichenstellungen an die Hand geben, wie du, wenn vielleicht auch in anderen Bereichen, die dich beschäftigen, wie du damit ganz gut klarkommen könntest. Ja? Dann müssen wir mal so machen. Ja. Dann habe ich mich gefreut, dass wir beide uns kennengelernt haben. Und ich habe mich auch gefreut. Und ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Du legst auf und der Frank ruft dich gleich an. Dankeschön, Domian. Ich wünsche dir noch guten Abend. Dankeschön. Und morgen. Dankeschön, Marvin. Tschüss. Ciao. Hier ist Esra und Esra ist 42. Guten Morgen, Esra. Ja, hallo, Jürgen. Esra, hallo. Was geht's bei dir? Ja, ich hab's versucht, jetzt seit einer Woche ungefähr dich zu erreichen, weil letzte Woche eine Anruferin bei dir in der Sendung war, die angerufen hatte wegen Knochenmarkspende, weil sie ja auf der Liste steht und Knochenmark spenden wollte. Und das fand ich auch sehr gut, also was sie vorhat. Und du hast damals die Frage gestellt gehabt, dass du nicht weißt, wie viele das schaffen nach einer Transplantation. Ja. Und ich bin halt seit 2006, also fast seit 10 Jahren jetzt Leukämie-Patientin und habe eine chronische Form der Leukämie, wo man noch nicht mit... Ich glaube übrigens, Entschuldigung, ich bin gerade im Hinterkopf am Überlegen, ich glaube, das war ein Anrufer, der das erzählt hat. Das war ein Anrufer? Ja. Ich war gerade ein bisschen unsicher. Ich war eine Anruferin, aber ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich dann gedacht, ich sag dir mal da ein bisschen vielleicht Informationen dazu. Gerne, weil weil der Anrufer, der gesagt hat, er weiß es nicht, wie viele es überleben und es ist nur 50%, die so einen Eingriff überstehen. Also das ist leider so ein bisschen durch die Medien alles sehr verschönt, dass halt so viele Erfolgserlebnisse immer rüberkommen, aber leider sieht die Realität etwas anders aus. Gut, aber 50% sind immer 50%. Sind 50%, das ist ja schon eine ganze Menge. Du bist seit 2006 an Leukämie erkrankt. Genau. Nun weiß ich sehr laienhaft, dass es eine sehr aggressive Leukämie gibt, an der man sehr schnell versterben kann, wenn man nichts unternimmt. Ich glaube, unser ehemaliger Außenminister Guido Westerwelle hat diese Form der Leukämie. Ja. Und es gibt eine Leukämie, mit der man durchaus dass man mit dieser Leukämie länger leben kann und dass sie nicht so aggressiv ist. Du hast die zweite Variante. Ich habe die zweite Variante. Also ich habe noch nie eine Chemotherapie gebraucht. Und lebe jetzt fast 10 Jahre damit, also mit einer chronischen Form. Wie heißt genau diese Leukämie? Das ist eine CML, also eine chronisch-myeloische Leukämie. Also, und wie macht sich diese Leukämie bemerkbar? Also ich habe das damals, hatte ich eine Bauchoperation gehabt und hatte 3 Monate vor dieser Operation hervorragende Blutwerte, also da war gar nichts Auffälliges. Und aber während dieser Operation und danach hat mir dann der Arzt gesagt, dass meine Blutgerinnung nicht in Ordnung ist und dass ich wahnsinnig erhöhte Leukozyten habe. Und dann wurde ich halt auch damals falsch therapiert, weil da ging es darum, sie könnte ja eine Thromboseerkrankung haben. Und habe halt blutverdünnende Mittel bekommen, Medikamente und Spritzen, und das hat überhaupt nichts gebracht. Und dann bin ich zu einem Hämatologen gegangen, das war so Ende 2005, und er sagte damals, er kriegt in der Woche 10 neue Patienten immer von irgendwelchen Ärzten überwiesen und 9 schickt er nach Hause und das ist irgendwie so ein Fehlalarm, aber bei mir schaut es eher nicht so aus. Und ich sollte dann noch 3 Monate warten und es ist halt für mich eine Ewigkeit gewesen. Und dann nochmal kommen in der Hoffnung, dass ich vielleicht eine Entzündung im Körper sich wieder gelegt hätte. Dem war aber nicht so. Und dem war leider nicht so. Es wurde schließlich die Diagnose gestellt. Woran merkst du denn, bemerkst du diese Erkrankung? Also das Heimtückische an dieser Erkrankung, gerade in der chronischen Phase, also auch bei Guido Westerwelle ist es so, jede akute Leukämie hat immer eine chronische Phase davor. Und das merkt man überhaupt nicht. Das ist das Schlimme. Also man merkt zwar Erschöpfungszustände, Das heißt, du bist ja leukämiekrank, merkst es aber eigentlich gar nicht. Nein. Und wenn die Blutwerte besonders schlecht werden, merke ich es dann erst, wenn dann vielleicht der Hämoglobinwert so weit runtersackt, dass man halt Pfeifen im Ohr hat oder dass einem schwindelig ist, Schweißausbrüche hat. Das heißt, du bist mit einer Knochenmarkspende nicht behandelt worden? Nein, also ich... Könnte man das bei dieser Form der Leukämie denn? Könnte man, aber das wäre halt in dem Stadium, wo ich jetzt bin, noch nicht unbedingt erforderlich. Und wenn man das machen würde, wäre ich erstmal 1,5 Jahre berufsunfähig, was ich eigentlich nicht anstrebe. Also ich habe die ganze Zeit auch voll berufstätig gearbeitet. Musst du auf irgendetwas Besonderes achten wegen dieser Erkrankung? Ich muss jeden Tag ein Medikament einnehmen, das halt das Enzym der Leuko, also diese Teilung der Leukozyten, die als falsch geteilt werden mit einer falschen Information und sich halt willkürlich in großer Anzahl teilen, dass dieses Enzym, was diese Leukozyten mit Nährstoffen versorgt, dass das ausgebremst wird. Das nennt sich eine Zytostatika-Medikament. Ich glaub, es wird zu kompliziert. Also genau. wir ahnen schon, wir haben so eine Ahnung, wo das hingeht. Besteht die Hoffnung, dass diese Erkrankung wieder verschwindet? Also wenn ich jetzt über 60 wäre, weil diese Art tritt häufig bei Männern auf über 60 und ich habe es mit Anfang 30 bekommen. Da ist die Zellteilung halt sehr langsam, je älter man ist. Und dann ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass es jemals akut werden könnte, sehr, sehr gering. Ach so, je älter man ist und man bekommt es, desto besser die Chancen, dass man damit uralt werden kann. Genau. Bei jüngeren Menschen ist es schon komplizierter. Ja, weil man hat mir damals 2006 gesagt, so mit 2009 könnte es sein, dass ich es halt nicht mehr schaffe. Und jetzt habe ich 10 Jahre lebe ich damit. Mhm. Weil, ich halte es nochmal fest, weil diese Art der Leukämie umkippen kann in eine akute Leukämie. Akute Form, genau. Und dann wird es ganz gefährlich. Genau, dann wird es eine akute myeloische Leukämie, also eine AML. Mhm. Aber immerhin bist du ja in guter Beobachtung, genau. Dass man das ständig kontrolliert. Ja, und ich bin halt auch, fürs Registrieren, weil viele ja auch so gefragt hatten, auch sich vielleicht mal die Frage gestellt haben, also dieses NDK, dieses für das Norddeutsche Knochenmarkspenderdatei, gibt's ja, was dieser Anrufer sich registriert hatte letzte Woche. Und dann gibt's halt noch natürlich die DKMS, die eher bekannt ist. Und die haben auch, was von den Informationen, was ich weiß, jedes Jahr am 28. Mai am Kölner Dom ihren Stand. Und da kann man sich registrieren lassen. Aber wahrscheinlich in allen anderen großen Städten in Deutschland auch. Ja, also es gibt auch diese Studentenbewegung an den Unis, wo ich auch dieses Jahr hier in München, wo ich auch lebe, von der AIAS heißt die, das ist Studenten gegen Blutkrebs. Also da tut sich die ganze Universität typisieren lassen und versucht auch also Leute... auf jeden Fall ist es eine gute Aktivität und je mehr Menschen das machen, desto größer letztendlich die Chance, dass man anderen Menschen das Leben retten kann. Ja, das ist also die Hauptsache. Also ist man halt, also ich habe mich jetzt für mich persönlich, weiß ich jetzt nicht genau, ob ich mich wirklich mal transplantieren lassen würde, weil da bräuchte ich einen sehr großen Halt auch aus der Familie, den ich leider nicht habe. Gut, aber noch ist es ja nicht akut und wir wollen hoffen, dass es noch lange, lange, lange oder dass es nie akut wird, dass du gar nicht in die Bredouille kommst, das entscheiden zu müssen. Genau. Liebe Issa, ich danke dir sehr, dass du uns von deiner Krankheit ein bisschen erzählt hast und das ein bisschen erklärt hast, weil man bringt das ja durcheinander. Manche denken Leukämie, habe ich früher auch gedacht, Leukämie ist Leukämie. Ja. Aber letztendlich durch den Fall Guido Westerwelle wurde viel geschrieben darüber und jetzt wissen wir noch besser Bescheid durch deinen Anruf. Ja, es gibt so bestimmt 4 bis 5 verschiedene Typen. Also es gibt wirklich, also man kann damit auch sehr lange alt werden, aber die Wahrscheinlichkeit halt, wie gesagt, wenn es akut ist, ist halt die Zeit ein riesiger Faktor. Ja, ich danke dir sehr herzlich, wünsche dir alles Gute und wir haben Respekt für jeden Menschen, der sich typisieren lässt und für eine Knochenmarkspende zur Verfügung steht. Ja, finde ich toll, wenn das also jeder sich mal überlegen würde. Genau. Liebe Isra, alles Gute und vielen Dank für deinen Anruf. Ja, danke schön. Tschüss. Jürgen, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Hier ist Gisela. Die Gisela ist 47. Guten Morgen, Gisela. Ja, schönen guten Morgen, Jürgen. Ich freue mich, dass du da bist, Gisela. Ja, ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Wir hatten letztes Jahr schon mal das Vergnügen. Wir hatten letztes Jahr das Vergnügen. Sag bloß. Ja, da habe ich von meinem damaligen Verlobten erzählt, der an ALS erkrankt ist. Also ihr wisst, diese Krankheit mit Ice Bucket Challenge und so weiter. Und den habe ich ja damals noch gepflegt. Mhm. Und da hat sich mittlerweile eine ganze Menge bei uns getan. Also es war jetzt zwischenzeitlich so, dass ihm eine sogenannte Trachealkanüle gelegt wurde. Also er ist jetzt beatmet. Das ist auch der Grund deines Anrufes, um es weiter zu erzählen. Ja, ganz genau. Ja. Und dadurch war er dann also jetzt 10 Monate in einer Pflegeeinrichtung. Also beatmet darf ich ihn zu Hause nicht mehr alleine pflegen. Dazu braucht man ganz spezielle Pflegedienste. Mhm. Und da hatte ich auch das Glück, dass ich da also einen wirklich ganz, ganz tollen Pflegedienst gefunden habe und wo jetzt auch gerade die Nachtwache vorne im Wohnzimmer bei meinem Mann liegt. Denn wir haben letzten September geheiratet. Ach, das ist ja toll. Aber beschreib doch nochmal, wie ernst ist die Erkrankung mittlerweile? Das klingt also von der Pflegebedürftigkeit ja schon sehr ernst. Wie fortgeschritten ist sie? Das lässt sich ganz einfach beschreiben. Also er kann eigentlich nichts mehr, außer mit den Augen rollen. Mhm. Also das ist wirklich so komplett gemeint. Sprich, also er kann nichts mehr bewegen, er kann den Kopf nicht mehr selber halten. Das Essen war eigentlich so ziemlich am Anfang mit weg. Kein Sprechen, gar nichts. Also es geht wirklich, die Kommunikation geht entweder über einen sogenannten Humankommunikator, also sprich einen Sprachcomputer, der über die Augen gesteuert wird. Wenn ich mich recht erinnere, war der Zustand aber voriges Jahr auch schon so. Ja, das ist bei der Form, die wir damals, ja. die mein Mann hat, ist die Sprache eigentlich mitunter als erstes weg, also Sprache und Essen. Denn das hat mich so erschüttert oder so beeindruckt, dass dein Mann einfach nur liegt, dass er nichts mehr machen kann, dass er nur noch mit den Augen rollen kann und über die Augen kommuniziert mit dir. Ja, ganz genau. Und den Zustand hatten wir ja letztes Jahr schon. Jetzt ist aber so weit, dass die Atemmuskulatur auch mit angegriffen ist. Die lässt ja auch im Laufe der Zeit danach. Und dann werden die Patienten dann halt eben auch wirklich künstlich beatmet. Wie sieht diese künstliche Beatmung aus? Hat er eine Maske auf dem Gesicht? Nein, die Beatmung sieht so aus, dass er eine Kanüle unten am Kehlkopf hat und da sitzt die Beatmung, also sprich, da ist der Schlauch für die Beatmungsmaschine dran. Nun hast du mir voriges Jahr erzählt, wenn ich mich recht erinnere, aber das hat mich auch sehr beeindruckt, dass dein Mann, obwohl er so schwer krank ist, man stelle sich das vor, wenn man sich das nur für sein eigenes Leben vorstellt, man kann nur noch im Bett liegen, man kann nichts mehr machen, man kann gar nichts mehr bewegen, nur noch mit den Augen rollen. Ja. Dass er gar nicht so verzweifelt war. Nein, also es war dadurch, dass wir ja jetzt diesen Pflegedienst dazugekriegt haben, also diese 24-Stunden-Betreuung, ist es jetzt auch wieder so, dass wir wieder mehr nach draußen gehen können. Er kann im Rollstuhl, also ich habe ja dann die Hilfe da, dass er dann in den Rollstuhl gesetzt werden kann, also dass sitzen, wir mit ihm rausgehen können. Im Rollstuhl sitzen, das geht schon. Wir müssen nur natürlich aufpassen, dass er nicht umkippt. Dass er nicht, dafür gibt es dann kippt. Rollstühle, die man so nach hinten rüber kippen kann. Ja, okay. Also dass er praktisch drin, ja, mehr oder minder drin liegt, dass er nicht nach vorne rauskippen kann. Besteht eigentlich die Sorge und die Gefahr, dass die Erkrankung auch noch auf die Augen schlägt und er blind wird? Blind werden nicht, aber es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass er also auch die Augen nicht mehr bewegen kann und auch die Gesichtsmuskulatur irgendwann nicht mehr bewegen kann. Also es gibt auch, ich kenne auch durchaus ALS-Patienten, die wirklich also soweit gar nichts mehr können, außer zum Beispiel jetzt einen Mundwinkel zu bewegen. Da findet dann die Kommunikation über einen Mundwinkel statt. Was glaubst du, was hält deinen Mann am Leben? Gut, er kann seinem Leben ja kein Ende setzen, aber was gibt ihm den Optimismus? Das ist einfach das Thema Liebe. Du also, dass du da bist. Wenn du nicht da wärst, wäre er wahrscheinlich komplett verzweifelt, oder? Ja, glaube ich. Also wie die Krankheit bei ihm ausgebrochen ist, da hat er noch in Berlin gelebt, ich hier oben in der Nähe von Flensburg. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, wenn er damals nicht hier rübergekommen wäre zu mir, würde er heute nicht mehr leben. Wie alt ist er eigentlich mittlerweile? 55. 55. Ja. Und ihr kennt euch wie lange? Wir kennen uns jetzt seit Ende 2011. Seit 2011. Und die Krankheit ist ausgebrochen? Die ersten sichtbaren Symptome für uns Ende 2012. Hat er Kinder? Nein. In dem Falle Gott sei Dank nicht. Du kannst ja eben durch diese Augenbewegungen mit ihm sprechen, in Anführungszeichen. Ja. Was sagt er dir so? Das kann man ganz schlecht beschreiben. Also das sind natürlich dann auch schon mal so Sachen wie ich möchte anders liegen oder den Kopf bitte anders hinlegen oder ich möchte in den Rollstuhl oder stell mir den Also er sagt mir, was er gerne möchte. Und dann gibt's natürlich auch noch die Dinge, die man einfach nur über die Augen ausspricht. Also wo man sich einfach nur anguckt und so denkt, so, ja, ich weiß, was er jetzt denkt. Was denkt er dann, wenn du denkst, du weißt, was er denkt? Das sind zum Teil ziemlich freche Angelegenheiten. Also es ist so, ich habe immer so den Angewohnheit, ich muss ihn immer so ein bisschen ärgern. Mhm. Einfach mal so, wie das so ist, so. Ne? Man hat sich lieb und was sich neckt, das liebt sich halt eben. Mhm. So, und wenn er dann Unterstützung von außen kriegt, dass ich dann mal einen auf den Deckel kriege im spaßigen Sinne, dann liegt er dann schon mal im Bett und denkt so, endlich. Habe ich auch mal einen dass ich dann auch mal einen abgekriegt habe. Das kann man ihm wirklich im Gesicht ablesen. Oder auch einfach nur so der Blick, wenn ich dann morgens rauskomme, sagt dann guten Morgen, mein Schatz, und er guckt mich an und er sagt mir einfach nur, ich liebe dich. Mhm. Das sieht man in den Augen. Trotz aller Hoffnung und Zugewandtheit, bedingt durch eure gute Beziehung und durch die Liebe, glaubst du, dass er manchmal Momente hat, wo er sagt, ich möchte nicht mehr? Nein. Bist also ich habe es zumindest noch nicht so gesehen, also dass ich jetzt sagen würde, dass er mir jetzt sagt, ich will nicht mehr oder so. Nein. Gisela, was würdest du dann tun, wenn er dir klar signalisiert, ich will sterben, ich möchte nicht mehr? Ich weiß es nicht. Ich liebe dich, aber ich möchte nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich weiß es nicht. Muss ich ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Also er hätte ja jetzt rein theoretisch noch die Möglichkeit, mir zum Beispiel verstehen zu geben, mach die Beatmungsmaschine aus, ich will nicht mehr. Genau, das wäre so ein Punkt, wo man das in die Wege leiten könnte, zum Beispiel. Ja, ganz genau. Das wäre also für mich persönlich der absolute Worst Case. Mhm. Und ja, also dann würde ich also auch definitiv auf Palliativbegleitung zurückgreifen und um einfach auch einen Schutz würde, für mich selber zu finden. Die würde dann auch nichts mehr helfen. Nein, glaube ich nicht. In dem Fall, wenn wie du ihn gerade geschildert hast, in dem Krankheitsverlauf kann die Palliativmedizin höchstens dafür sorgen, dass er keine Schmerzen hat, wo und wie auch immer. Aber er könnte zum Beispiel in, zumindest stelle ich mir das so vor, dass er in eine Art Dämmerzustand versetzt werden das könnte. Das ging, ja, das ging. In einen eher narkosenartigen Zustand. Ja, sowas aber in der Art. Aber wie reagiert man als liebender Mensch? Wir spielen das nun mal durch. Wir wollen hoffen, dass es nicht geschieht. Aber du musst ja solche Gedanken auch machen, denn du bist ja konfrontiert damit. Wenn er dir sagen würde, hilf mir sterben. Es wird mir sehr schwer fallen, es wird mir definitiv sehr, sehr wehtun, aber ich würde mit Begleitung, würde ich das machen, ja. Mhm. Ich bin auch immer so ein Mensch, der dann auch denkt, ein Tier kann erlöst werden, aber ein Mensch darf nicht erlöst werden. Mhm. Also, das wäre ja ein Thema Sterbehilfe und so weiter. Da bin ich immer anderer Meinung. Also das heißt ja dann auch, und nee, und um Gottes Willen, nein, keine Sterbehilfe und solche Sachen. Und gerade so aus der kirchlichen Richtung. Und ich bin eigentlich aber dann doch lieber so der Typ, bevor dass da jemand im Bett liegt und leidet und wirklich stärkste Schmerzen hat, wie Krebspatienten oder so, dann soll man wirklich hergehen und diesen Wunsch dann auch respektieren. Wenn der Wunsch wirklich klar geäußert wird, sehe ich das natürlich ganz genauso. Aber im Moment ist das ja kein Thema bei euch und ich finde es hoch beeindruckend. Es hat mich voriges Jahr schon beeindruckt, was du erzählt hast, dass ihr beiden euch gefunden habt und dass du eben auch bei diesem so kranken Mann bleibst. Es ist ja jetzt keine riesen lange Beziehung, die euch verbindet, aber es ist offensichtlich eine ganz große Liebe. Und das ist großartig, finde ich. Ja, also das ist auch eine ganz eigenartige, ja, ich will nicht sagen eigenartig, aber es ist zum Beispiel auch der Satz, ich liebe dich, das erste Mal gekommen, bevor dass wir uns überhaupt das erste Mal gesehen haben. Mhm. Sondern das ist einfach über Telefonate gelaufen und wir haben wirklich über Wochen jeden Abend von abends 22 Uhr bis morgens um 5 Uhr telefoniert und hatten immer was zu erzählen. Da war immer irgendwie was da. Denkst du denn manchmal so in stillen Momenten, mein Gott, jetzt habe ich schon diesen tollen Mann gefunden und jetzt macht das Schicksal uns so einen Strich durch die Rechnung, er wird so krank? Haderst du ein bisschen manchmal? Ja, definitiv. Also ich habe auch Zeiten hinter mir, wo ich wirklich eifersüchtig gewesen bin auf ja andere schwerstkranke Menschen, wo aber noch eine Hoffnung besteht. Mhm. Also doch, die doch noch die Möglichkeit haben, ja, durch Therapien zu kämpfen und wo nicht von vornherein feststeht, du wirst bald sterben. Diese Hoffnung besteht eben bei euch nicht, das muss man so klar sagen. Besser wird es nicht mehr. Nein, es wird nicht besser. Man kann nur darauf achten, dass es nicht schnell schlimmer wird. Mhm. Und es geht teilweise wirklich ganz, ganz, ganz schnell. Also wir sind ja am Anfang, ist ja mein Mann innerhalb von 4 Monaten durch alle 3 Pflegestufen durchgerauscht. Und das heißt schon was. Ja, aber irgendwann, man sieht es ja an Steve Hawkins zum Beispiel, der ja jetzt mittlerweile schon 50 Jahre mit der Erkrankung lebt, der hat einen sehr langsamen Verlauf und jetzt durch die Beatmung, solange mein Mann da keine Lungenentzündung bekommt, kann das noch sehr lange gehen, hoffentlich. Liebe Gisela, ich freue mich, dass du nochmal angerufen hast und uns auch erzählt hast, dass ihr verheiratet seid und uns einfach von eurer Geschichte nochmal berichtet habt. Ich wünsche euch von Herzen alles Gute. Ja. Und grüße ihn sehr herzlich von mir. Und er hat die Grüße gerade gehört, der ist vorne im Wohnzimmer, ist noch wach und guckt jetzt natürlich. Das ist sehr schön. Also er kann mich jetzt auch hören und sehen. Ja, ganz genau. Wie heißt der mit Vorname? Heiner. Heiner, lieber Heiner, hast eine ganz tolle Frau und ich beglückwünsche dich sehr, sehr zu der großen Liebe, die ihr beide miteinander gefunden habt. Ich finde es ganz toll, ganz berührend. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr noch viele gute Zeit miteinander verbringen könnt. Und von Herzen alles Gute. Ja, danke schön. Liebe Gisela. Ja. Schön, dass du nochmal angerufen hast. Ja, wie gesagt, gibt ja viel Neues zu erzählen und dann mit Hochzeit und so weiter. Und ja, das war alles sehr berührend und sehr schön. Jetzt haben wir gar nicht über die Hochzeit so ausführlich gesprochen. Vielleicht noch einen Satz dazu. Wo habt ihr geheiratet? Wir haben in der Pflegeeinrichtung geheiratet. Ah ja. Also die Standesbeamtin ist rausgekommen und muss sich natürlich über den Zustand von meinem Mann dann halt eben erkundigen und sich auch selber davon überzeugen, dass er selber seinen eigenen Willen äußern kann, egal wie, aber dass er das selber machen kann. Und dann ging das los. Mhm. Eine Bestätigung vom Arzt, eine Bestätigung von der Pflegedienstleitung. Sehr und gut. Dann ging das, wir haben also wirklich auch mit 30 Leuten gefeiert. Sehr gut. Liebe Gisela, alles Liebe von Herzen nochmal. Ja, und an alle anderen Leute, lasst den Kopf nicht hängen, es können immer noch schöne, schöne, schöne Tage kommen. Sehr gut. Vielen Dank, Gisela. Ja. Tschüss. Ciao. Hier ist Birgit. Um 1.32 Uhr ist die Birgit hier und die Birgit ist 49. Guten Morgen. Ja, hallo. Guten Morgen. Birgit, guten Morgen. Um was geht's? Ich wundere mich die ganze Zeit, dass ich dich gar nicht so gut verstehen kann. Aber du kannst mich jetzt doch sicherlich sehr gut verstehen. Ja, sehr gut würde ich nicht sagen. Na, das ist ja mein Ding. Ich verstehe dich aber hervorragend. Wollen wir es mal versuchen? Ja, schon. Also ich hatte jetzt ja gerade eben noch die Gespräche so am Telefon gehört und da war das die ganze Zeit schon so, dass ich dich immer so im Hintergrund gehört habe. Na gut, okay. Ja, gut, vertiefen wir das mal nicht. Sondern kommen wir zu dir und deinem Thema. Ja. Ja, ich rufe an wegen meinem Sohn Jonathan. Das ist mein ältester Sohn. Der ist jetzt 26 Jahre alt. Und der kommt am Dienstag zurück zu mir in meinen Haushalt, also meine kleine Wohnung. Und der ist zurzeit im Krankenhaus in Nordbaden. Das ist eine Psychiatrie in Wiesloch. Und da ist er jetzt 3 Monate gewesen und ja, das ist... Und er wird am Dienstag zurück in deine Wohnung kommen und, ja, und bei dir wohnen zunächst? Ja, genau, erstmal zunächst, ja. Und warum ist, damit war er nicht... Bitte? Und warum war er in der Psychiatrie? Warum war er in der Psychiatrie vorher? Also er war jetzt 3 Monate jetzt da in der Psychiatrie und vorher war er für 2 Monate im Gefängnis in der Forensik, in Asberg, das ist da Richtung Karlsruhe runter. Und weil er obdachlos 5 Jahre jetzt ungefähr, so 5 Jahre obdachlos und ist schwarz gefahren Und ja, und dann haben sie das halt mehrmals schwarz gefahren und dann kam er dann irgendwann ins Gefängnis und da haben sie dann schon festgestellt, dass es ihm psychisch nicht gut geht und deshalb kam er dann in die Forensik. Und von da aus ist er dann in die Psychiatrie nach Nordbaden gekommen. Wie ist denn wie lautet denn die Diagnose? Ja, das war eine Psychose, die er hatte. Und die ist jetzt auch schon ein Aspekt. Im Gefängnis hat er schon Medikamente bekommen und jetzt hier also in der Klinik da auch. Also er bekommt Medikamente. Und du hast ihn besucht in der Klinik? Nein, ich wollte ihn besuchen, das wollte er dann nicht. Das konnte ich dann aber auch nachvollziehen, weil er sagte, also er möchte erstmal nur seine Ruhe haben und wie lange habt ihr euch denn jetzt nicht gesehen? Jetzt haben wir uns so ein halbes Jahr nicht gesehen. Ah ja. Wie war denn eigentlich das Verhältnis früher? Du sagst, er war obdachlos. Wie war der Kontakt und das Verhältnis zu dir in dieser Zeit? Ja, also bevor er jetzt ins Gefängnis gekommen ist, war er noch bei mir und hat mich halt wieder besucht und ja, also ich hab zu ihm gesagt, du kannst eigentlich nicht gehen. Es geht eigentlich, du kannst nicht wieder obdachlos werden. Das geht nicht, ne? Das ist gesundheitsschädlich und so weiter und so fort. Wie lange war er denn obdachlos? Ungefähr 5 Jahre. Das ist eine sehr lange Zeit. Wie kam es denn dazu? Da war er ja noch ein ganz junger Kerl. Wie kam es dazu, dass er obdachlos wurde? Wie kam es dazu, dass er obdachlos wurde? Ja, das kann man jetzt so kurz schwer sagen. Also, wie kam es dazu, dass er obdachlos wurde? Ja, also Tatsache ist... Ja, gab es Drogenprobleme? Gab es Alkoholprobleme? Ja, ganz genau, ja. Ja, was denn? Alles oder wie? Ja, also mit 18 war es so, dass ich da noch mit ihm zusammen in einer Wohnung gewohnt habe, mit meinem jüngsten Sohn zusammen. Und also er war dann 18 und er hat da keine Rücksicht drauf genommen und meinte, er könnte dann bei uns immer den ganzen Tag rumkiffen. Und das. Hast du ihn rausgeschmissen? Ich habe ihn nicht rausgeschmissen. Ich habe das dann so gemanagt. Also ich selber konnte mit der Situation so nicht mehr klarkommen. Mhm. Ich konnte das nicht verantworten meinem jüngsten Sohn gegenüber. Ja. Der war da gerade 8 Jahre alt. Und aber hast du ihm nahegelegt zu gehen? Naja, ich hatte dann mit seinem Vater gesprochen, mit seinem leiblichen Vater gesprochen und dann habe ich dann mit ihm verabredet, mit seinem Vater, dass er dann in die Wohnung gezogen ist und ich bin da ausgezogen. Er ist in die Wohnung, in welche Wohnung gezogen? Von seinem Vater? Nein, also ich bin aus dieser Wohnung ausgezogen. Achso, er ist dann in die Wohnung, ach verstehe, okay. Ja. Aber dennoch kam es dann zur Obdachlosigkeit. Ja, dann ist die Lage da dann zwischen seinem Vater und ihm eskaliert. Und er wurde dann rausgeschmissen von seinem Vater und war dann kurzzeitig noch bei meinem Bruder. Das hat da auch überhaupt nicht geklappt. Ich frage nochmal nach der Beziehung, nach dem Verhältnis, was du zu deinem Sohn hattest früher. Was war das für ein Kontakt, für eine Beziehung? Was war das für ein Kontakt? Also ich meine, ich war mit, er war 1 Jahr alt und ich habe mich von seinem Vater getrennt. Da ist einiges passiert. Da bin ich dann nicht, also ich selber, ja. Also war der Kontakt? Ja, wie war der Kontakt zu meinem Sohn? Ja, schwierig durch die, dadurch, dass ich eben. Durch die Trennung. Ja, also ich meine, die Trennung, die war ja nicht einfach mit seinem Vater und so. Und dann kam es dann auch leider noch mal zu einem weiteren sexuellen Missbrauch, der von meinem Vater an mir ausgeübt wurde. Da war mein Sohn 3 Jahre alt. Also das war dann immer so, dass mich das immer total aus der Bahn geworfen hat. Ja, also ich frage es auch deshalb, um das jetzt die jetzige Situation einordnen zu können. Das Verhältnis ist eher schwierig gewesen, sagen wir es mal so relativ neutral. Jetzt kommt er aber zu dir nächste Woche Dienstag. Ja. Welches Gefühl hast du, dass er jetzt zu dir, er zieht zu dir, er wird bei dir wohnen. Was für ein Gefühl hast du, wenn du jetzt daran denkst? Ja gut, ich meine, ich freue mich, dass ich ihn wiedersehe. Ich mache mir nur ein bisschen Sorgen, weil ich das nicht richtig abschätzen kann. Mhm. Er ist ja krank und er trinkt halt auch Alkohol und dann kann er seine Medikamente dann nicht nehmen. Das ist schwierig, ne? Du hast gerade gesagt, du hast eine kleine Wohnung. Ja. Wie groß ist die Wohnung? 65 Quadratmeter, also das ein Zimmer, was er dann nehmen kann. Achso, das geht, das ist ein abgeteiltes Zimmer. Dein jüngerer Sohn ist schon aus der Wohnung raus. Ja, der wohnt jetzt seit Januar bei seinem Vater. Hat er denn was gelernt? Nein, das hat er nicht. Das heißt, da sind ganz viele Baustellen. Er ist noch erkrankt, er kann nicht arbeiten gehen. Er müsste eigentlich vielleicht sich qualifizieren und irgendwie dann doch mal versuchen, ins Berufsleben zu kommen. Gibt es solche Pläne schon, die du so vielleicht im Kopf machst? Das haben wir eigentlich alles schon durch, diese Pläne. Also die Tatsache ist, dass die behandelnde Ärztin, wo er jetzt auch ist, in dieser Klinik eben auch festgestellt hat, dass er absolut unmotiviert ist, an seiner Situation etwas zu ändern. Oh, das klingt nicht gut. Das klingt nach Problemen zwischen euch beiden. Und wenn er dann noch Alkohol trinkt, in seine starken Medikamente rein, und die Medikamente, wenn er eine Psychose hat, muss er die Medikamente nehmen, sind ja schon Konflikte vorprogrammiert. Ist dir mulmig? Ja, natürlich ist mir ein bisschen mulmig. Mhm. Also ja, natürlich. Deshalb ist mir mulmig. Mhm. Und ich habe heute jetzt auch schon rumtelefoniert, dass wir einen Termin also beim Facharzt haben, wo er dann hingehen kann. Das dann erst am 11. Dezember. Und das war dann jetzt erstmal, habe ich mich beraten lassen, dass wir einen guten Hausarzt für ihn finden. Alles richtig. Aber weißt du, was ich auch glaube, was wichtig ist, Birgit, dass du eine Stütze hast. Das ist ja jetzt eine große Verantwortung, die da auf dich auf dich zukommt. Ja. Mit vielen Problemen. Und du hast selbst gerade die Andeutung gemacht, dass du es auch nicht immer leicht gehabt hast und wahrscheinlich auch noch mit vielen Dingen zu kämpfen hast. Ich rate dir dringend, dass du dir für dich, für dein Leben, dass du eine Stütze hast für das, was da auf dich zukommt, dass du dir da eine Unterstützung suchst. Ja, das brauche ich auch. Und ich habe auch einmal im Monat habe ich auch eine Therapiestunde für mich. Das ist ja schon mal sehr gut, da fühle ich mich auch sehr wohl. Ja, wobei ich glaube, das ist gut. Und wenn du dich wohlfühlst, ist das wunderbar. Aber vielleicht gerade jetzt, wenn die Zeiten sich da etwas verschärfen, wäre eine wöchentliche Stunde sicherlich besser. Ja, das möchte ich sowieso gerne wöchentlich, aber das ist leider nicht möglich. Mhm. Meine Therapeutin hat leider nicht wöchentlich Zeit. Ja. Aber ich habe dann noch den sozialpsychologischen Dienst hier vor Ort und da kann ich dann auch hingehen. Genau, das klingt ganz gut. Und vielleicht hat mein Psychologe auch noch einen Tipp für dich. Gerade auch mit dem Hintergrund der Erkrankung deines Sohnes. Ja. Vielleicht kann er dir noch die eine oder andere Adresse an die Hand geben. Ja, das wäre ganz gut. Ja. Liebe Birgit, dann bitte ich dich jetzt mal aufzulegen und der Frank ruft dich gleich an. Danke schön. Und ich hätte noch ganz gerne ein Autogramm, wenn ich dich schon mal dran hatte, ne? Ja, die Anschrift kannst du dem Frank gleich sagen. Und ich wünsche dir und euch natürlich auch deinem Sohn, dass ihr das hinbekommt und dass er wieder einen Weg ins Leben zurückfindet. Einen richtigen, guten Weg. Ja, das wäre schön. Ich drücke die Daumen. Danke. Liebe Birgit, wir melden uns gleich. Du legst bitte auf. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. 1:43 Uhr, hier ist die Nele und die Nele ist 23. Guten Morgen, Nele. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Nele. Oh Gott, ich bin nervös. Oje, oje, oje. Mann, oh Mann, was machen wir denn da? Ich weiß nicht, ich hoffe, ich stammel nicht so viel herum, das tue ich nämlich sehr gerne. Bis jetzt sprichst du fantastisch. Super. Komm, wir fangen mal an. Um was geht's denn? Ja, ich habe vor ein paar Tagen halt das Thema fremde Mächte ja bei dir entdeckt. Genau, gestern hatten wir das. Genau, und ich habe mich bisher nicht getraut und dachte mir gerade so, okay, du schreibst es einfach mal. Ich habe nicht daran geglaubt, dass ich tatsächlich durchkomme. Ja. Und zwar mit 1,5 Jahren habe ich in Griechenland einen Exorzismus hinter mir gehabt. Da warst du 1,5 Jahre alt? Ja, genau. Da hat man mit dir einen Exorzismus, also eine Teufelsaustreibung betrieben. Genau. Aber da hat man doch... Da kannst du doch gar keine Erinnerung mehr dran haben. Nee, das weiß ich auch durch meine Mama und Bekannte. Das ist ja unglaublich. Sag mal, sprichst du mit einer Freisprechanlage? Nee, ich habe nur Kopfhörer drin. Wenn du ganz normal telefonieren könntest, wäre es schöner. Okay, warte. Hoffentlich besser? Ich hoffe ja. Ich hoffe, wir müssen es jetzt mal hören. Also, deine Mutter hat es dir erzählt. Genau. Erzähl doch mal, wie ist es denn dazu gekommen, dass man ein 1,5-jähriges Kind zu einem Exorzismus treibt? Ja, das war so, laut meiner Mama war das halt so, ich war ein sehr, sehr ruhiges Kind, hab nie großartig geweint oder so, halt außer wenn ich Schmerzen hatte, ganz klar, ne? Mhm. Aber an sich war ich immer ein sehr, sehr ruhiges Kind und irgendwann war das so, dass ich irgendwann angefangen habe, richtig ganz doll zu schreien, aus Wut förmlich, also sie dachte, es war in so einem tierischer Wutschrei, das ging über Tage. Mhm. Und sie konnte sich nicht weiterhelfen. Und die Nachbarin damals in Griechenland... ist deine Mutter Griechin? Nee, sie ist Deutscher. Mein Erzeuger ist Grieche. Achso, und die lebten damals in Griechenland? Genau. Mhm. Und da war das halt so, dass sie dann sagte, ja, dann sie ist besessen, wir müssen einen Exorzismus machen. Das also ging meine Mama dann mit ihr los. Ja. Wie? Und nur weil eine Nachbarin gesagt hat, das Kind ist... Meine Mama war verzweifelt. Sie war gerade mal so junge 17 Jahre alt, ne? Und wusste gar nicht, was sie großartig machen sollte. Da hatte sie plötzlich ein ganz kleines schreiendes Kind, was ihr tagelang die Nerven raubte. Aber letztendlich hat die Nachbarin dort dann gesagt, das Kind ist vom Teufel besessen. Oder von einem Dämon besessen. Ja, von einem Dämon, genau. Und dann ist deine Mama mit dir, kleinen Würmchen, zu einem Exorzisten gegangen. Ja, genau, in die Kirche, mit der Nachbarin. Bitte, in der Mitternacht? In die Kirche mit der Nachbarin. Mit der Nachbarin, okay. Genau. So. Und was ist, wenn du das weißt, wenn die Mutter dir das richtig erzählt hat, was ist da genau passiert? Sie sagte, kurz bevor ich, bevor wir in der Kirche waren, fing ich schon an, ganz fürchterlich zu schreien. Ich hätte einen richtig hochroten Kopf bekommen und wirklich schon rötliche Augen. Und ich hätte versucht, mich aus dem Kinderwagen rauszuziehen und irgendwie aus dem Kinderwagen zu entkommen und irgendwie wegzukrabbeln oder zu laufen. Ich denke mal, mit 1,5 habe ich schon gelaufen. Ist ja wie im Horrorfilm. Ja, und dann haben wir die Kirche wohl betreten. Mhm. Und der Pastor hat dann halt so das Typische, was man aus Exorzismusfilmen kennt, ne? Abracadabra, irgendwelche lateinischen Sprüche und Weihwasser, Weihrauch. Das Typische halt, kein Auspeitschen. Hat der dich, kleines Kind, irgendwie auf den Altar gelegt oder in den Händen gehalten? Oder was? Meine Mama sagte, sie hatte mich im Arm gehalten, also auf dem Schoß gesetzt, mich im Arm gehalten, während das vonstatten ging. Und du hast geschrien? Ich habe geschrien wie am Spieß. Und der hat seine Sprüche gesagt und Weihwasser und... Genau, und dann sei kurz darauf alles wieder okay gewesen und ich wäre ein ganz braves, liebes Kind wieder gewesen, so wie sie es kannte. Und seitdem ist auch kein Dämon mehr in dich gefahren? Doch, eigentlich schon. Ja, eigentlich schon. Ich ziehe das eigentlich ziemlich magisch an, also so als kleine Hexe. Achso, du sagst von über dich, du bist eine Hexe? Mhm. Das heißt, du glaubst, dass da ein Dämon in dir war? Ja, abgesehen davon, warum sollten mich verschiedene Menschen anlügen und meine Mama, da bin ich... Na gut, die Mama muss sich ja nicht anlügen. Die Mama hat ja vielleicht aus Verzweiflung diesen Weg gegangen. Ja, aber alleine schon, wie sie es erzählt hat und ich habe mich ja eine kleine Zeit lang damit auseinandergesetzt gehabt, kurz darauf. Du glaubst also, dass Menschen von Dämonen oder vom Teufel besessen werden können? Können sie, ja. Können. Denke ich schon. Und du glaubst? Alleine, weil ich solche Wesen ja auch spüre. Also ich bin davon... Es hört sich wahrscheinlich total bescheuert an, aber das ist meine Welt. Du spürst diese Wesen in dir? Ich spüre sie generell. Wo sind sie noch? sie sind überall. Also sie sind nicht immer permanent da, aber man spürt sie irgendwann. Also ich habe schon öfter, also ich spüre sie in dem, weil es richtig kalt im Rücken wird. Und das ist kein Windzug oder so, sondern es ist ein richtiges kaltes Kribbeln im Rücken. Aber macht dir das Angst? Manchmal. Du sagst von dir, ich bin eine Hexe. Genau. Bist du eine böse Hexe oder eine gute Hexe? Ich bin eine Zwiespalt-Hexe. Ich bin noch relativ am Anfang, würde ich sagen. Ich habe zwar durchaus mein Wissen in manchen Bereichen. Allerdings kann ich mich nicht entscheiden, in welche Richtung ich gehe. In mir schreit alles, ich soll. Eigentlich ist Magie gar nicht, was man unterkategorisieren könnte in schwarze Magie, weiße Magie. Eigentlich ist das neutral. Aber um es mal verständlich auszudrücken, in mir drinne schreit es meistens immer so nach der schwarzen Magie. Beschwörungen zum Beispiel. Kannst du entspannt in eine Kirche gehen? Nein. Glaubst du an Jesus Christus? Nein, ich bin dem Asenglauben treu. Dem welchem Glauben? Den Asenglauben, Odin, Thor, der nordischen. Ah, die Grieche, die germanischen Götter, nordischen genau, Götter. Genau, ganz kurz gesagt, der Heidentum, ne, so wie die meisten es sagen würden. Ja gut, das ist eine Definitionsfrage. Was ist heidnisch? Wenn du sagst, ich bin eine Hexe, wie macht sich denn das Hexentum in dir bemerkbar, außer dass du da irgendwas spürst? Das ist eine gute Frage. Also an sich, bin ich persönlich eher auf Schutz und Bannmagie zum Beispiel. Auf was für eine Magie? Schutz und Bannmagie, genau. Das, besitzt du denn, meinst du denn, außergewöhnliche, übersinnliche Fähigkeiten zu besitzen? Ja, aber sicherlich nicht sowas wie, ich entflamme jetzt mal mit einem Fingerschnippen eine Kerze oder sowas, so funktioniert das alles gar nicht. Welche Fähigkeiten besitzt du denn? Ja, ich kann tatsächlich Schutz geben, ne? Und Dinge bannen, also Dämonen, Geister bannen. ich überlege, hast du denn dafür für dich schon einen Beweis gefunden, dass du das kannst? Ja. Welche? Also es sind verschiedene Dinge, wo man das, also wo ich es selber merke. Wenn ich zum Beispiel wieder böse Geister oder Dämonen spüre, meine beste Freundin zum Beispiel, sie kann die sehen, sie ist eine Seherin. Da haben sich aber die richtigen gefunden bei euch. Ja, ich habe auch einen kleinen Zirkel, also der besteht aus vier Personen. Ich verstehe, einen spirituellen Zirkel. Genau. Die kann die sehen, deine Freundin? Ich meine, Dämonen oder Geister, die, wenn sie nicht gesehen werden wollen, dann werden sie natürlich nicht gesehen, ne? Abgesehen, ja. Aber ansonsten kann sie sie richtig sehen, als wären sie wirklich da. Jetzt abgesehen von eurem kleinen Zirkel, erzählst du das anderen Menschen auch? Weniger. Weil viele sind da sehr, sehr skeptisch gegenüber und man muss sich dann immer sehr viele Fragen reinziehen. Und manchmal kann man die auch gar nicht wirklich beantworten, weil das sind alles, der magische Bereich ist einfach ein Eigending. Man kann vieles nicht wirklich. Weiß deine Mutter das, dass du so über dich selbst denkst? Sagen wir so, sie denkt nicht unbedingt anders. Eine Hexenfamilie. Nicht ganz. Also meine Mama, sie glaubt zwar daran, aber hält sich davon fern. Liebe Nele, eine junge Hexe hat heute bei mir angerufen. Das ist doch sehr spektakulär. Ja, ich habe schon mitbekommen. Meistens sind es immer ältere Hexen oder In der Tat. Wirklich. Ich glaube, ich habe noch nie mit einer jungen Hexe gesprochen. Mit älteren schon. Aber die jungen Hexen sind natürlich auch, finde ich, gar nicht so schlecht. Also es war auf jeden Fall sehr interessant. Liebe Nele, ich danke dir für deinen Anruf und für deine Schilderung. Auch. Alles Gute. Tschüss. Ja, ebenso. Ciao. Hui, eine junge Hexe war bei mir. Hui, hui, hui. Wolfgang, 72, guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen, Domian. Also hallo, Wolfgang. Etwas älter, nicht mehr so taufrisch wie deine Gesprächspartnerin gerade. Ja. Glaubst du an Hexen? Bitte? Glaubst du an Hexen? Überhaupt nicht. Nee, glaubst du nicht? Also, nein, nein. Also nein, da bin ich ganz, ganz weit von entfernt von diesem Thema. Von dieser ganzen Fragestellung, ne, okay. Die da drumherum ich sich rankt. Ne. Okay. Kann ich nichts mit anfangen. Du hast auch ein ganz anderes Thema, weswegen du angerufen hast. Ach ja, ich habe Auslöser meines Anrufs ist nicht mein Thema. Auslöser ist, dass ich im Moment über den Krankenhausflur laufe, weil ich vor ein paar Stunden eine Krebsdiagnose bekommen habe. Vor ein paar Stunden? Heute ja, in der Nacht? Ja, nicht am späten Nachmittag. Mhm. Und das muss ich erst so ein bisschen verarbeiten. Und du gehst gerade wirklich durch einen Krankenhausflur? Ja, durch das leere Krankenhaus. Deswegen halt das Bach. Ja, es halt in der Tat so. Was für eine Krebsdiagnose hat man dir mitgeteilt? Es scheint eine böse Geschichte auf der Lunge zu sitzen. Lungenkrebs. Und dazu muss ich gleich sagen, um die Fragen vorher gleich zu beantworten, die da auftauchen. Ich habe nie in meinem Leben geraucht. Ja, da sind leider Menschen auch betroffen, die nicht geraucht haben. Wenn du so eine Diagnose bekommst, dann ist das auch tatsächlich so, dass dann, also Schock und dann läuft ein Film ab. Da kommt, taucht eine ganze Menge. Was für ein Film läuft da ab? Es läuft eigentlich der Film ab, Film deines Lebens läuft ab. Mhm. Das ist wirklich, in dem Moment war das für mich so, als, ja, das war's jetzt und dann wurde so rekapituliert, da kamen dann ein paar ganz lustige Geschichten auch zutage. Und deswegen rufe ich auch an. Mhm. Ihr habt vor, ich glaube, 2-3 Wochen das Thema Porno mal an einem Mittwoch gehabt. Ja, genau, hatten wir. Und vor ziemlich genau 50 Jahren, mhm, habe ich in dieser Branche als Darsteller mitgemischt. Für längere Zeit? Bitte, nee, nicht für längere Zeit. Während zweier Semesterferien, mhm, und habe mir auf diese Art und Weise, auf lockere und lustige und angenehme Art und Weise, das Geld für das jeweils folgende Semester verdient. Ich verstehe. Und solche Erinnerungen kommen jetzt geballt hoch. Solche Dinge kommen eben jetzt. Als du dir die Diagnose vorhin gesagt bekommen hast, warst du da alleine mit dem Arzt? Nee, meine Frau war dabei. Meine Frau war dabei, die musste ich dann beruhigen. Also du musst ja... Die war völlig aus dem... Mhm. Ja, wir sind über 40 Jahre verheiratet. Mhm. Du sagst, ein Film ist abgelaufen und dir sind diese lustigen Sachen vor Augen gekommen. Was ist denn noch vor Augen gekommen bei dem Film? Ach so, natürlich die Entwicklung des Familienlebens, die Entwicklung des beruflichen Lebens. Ich habe die letzten Jahrzehnte, sofern sind wir so ein bisschen auch Kollegen, als freiberuflicher Journalist gearbeitet und war viel unterwegs. Und da erlebt man einfach eine ganze Menge, nicht? Und ich habe also dann schon versucht, bei diesem Film eben die Dinge, die schön waren, weitestgehend auszuwählen. Nicht? Ja, ich verstehe. Wolfgang, hat der Arzt dir schon irgendwie eine Prognose genannt? Nein, ich habe morgen noch, also heute morgen, eine umfangreiche Untersuchung. Der hat sich also sagenhaft gut gekümmert. Ich werde also morgen so ein Ganzkörper-MRT machen und es muss festgestellt werden, ob sich schon irgendwelche Metastasen gebildet haben. Hast du sehr große Angst im Moment? Erstaunlicherweise nein. Nein. Aber du kannst nicht schlafen. Ich habe ein schönes Leben gehabt. Ja. Mensch Wolfgang, das tut mir wahnsinnig leid. Du hörst die Musik im Hintergrund. Wir sind gleich schon am Ende mit der Sendung. Okay, Dürfen wir dich denn gleich nochmal anrufen? Oder geht das? Ja, also ich, wenn es gleich sein könnte, gerne. Ja, dann arrangieren wir das, dass es gleich ist. Du legst auf und in wenigen Minuten melden wir uns nochmal bei dir. Okay, ja. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und dass es nicht gestreut hat und dass du doch noch therapiert werden kannst. Danke, danke. Lieber Wolfgang, alles Gute. Jo. Tschüss. In der Technik heute Nacht Tim Dohnke. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer freien Themennacht wieder. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.